Lektion 2 Übung F Du, Sibylle, ich habe die Fahrplaninformation gerade auf dem Bildschirm. Wir können in Basel um 9.04 Uhr oder um 9.12 Uhr abfahren. Ich schlage vor, wir nehmen den ersten Zug, 9.04 Uhr ab Basel SBB. Dann sind wir um 19.34 Uhr in Wien. Müssen wir umsteigen? Ja, zweimal mit dem Zug um 9.12 Uhr. Mit dem Zug um 9.04 Uhr nur einmal in Frankfurt. In Frankfurt? Das geht ja nach Norden. Erwin, gibt es keine Verbindung durch die Schweiz? Sieh doch noch einmal richtig nach. Ja, es gibt einige Züge, aber die Abfahrt ist sehr früh. Man muss oft umsteigen und die Fahrt dauert auch über 10 Stunden. Für uns ist der ICE 9.04 Uhr ab Basel am günstigsten. Der kommt um 11.53 Uhr in Frankfurt an. Zum Umsteigen haben wir genug Zeit. Warte mal, 25 Minuten, das ist gut so. Um 12.18 Uhr geht es dann direkt weiter nach Wien Westbahnhof. Da kommen wir um 19.34 Uhr an. 10,5 Stunden? Das dauert aber lange. Ja, aber mit dem Auto geht es auch nicht schneller. Das dauert eher länger. Oft müssen wir durch Städte fahren. Und denk an die Staus. Und Pausen müssen wir auch mal machen. Na gut, dann nehmen wir den Zug.